Mahatma, Mahatma, los hier! Geh mal, Mahatma, los! Räum mal das Chaos auf! Oder soll ich dich mit Gewittermarmelade vollschmieren? Oder besser, mit Penados-Creme? Die habe ich extra beim Obi gekauft. Die war im Angebot. Das hat mir das Kind gesagt. Mahatma, los jetzt! Sonst kriege ich noch einen Boris von lauter Rumkröchern. Gleich gibt's Gewitter. Und jetzt alle weiter zu mir. Aber nur die mit 70L. Mahatma jetzt! Amok!